Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest, der NRW-Podcast der Piratenpartei. Heute mit Bernd Pirat und Kai Gödde. Und zwar haben wir ja vor einiger Zeit eine Ankündigung gemacht für die Projektgruppen-ESM-Diskussion mit unter anderem Professor Bofinger. Und daraus hat sich was Schönes im Nachgang ergeben, worüber der Kai heute mit mir sprechen würde. Kai, sag es mal hallo und stell dich nochmal ganz kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen. Ja, hallo, ich bin der Kai Gödde. Ich bin mit in der Projektgruppe ESM, mit Gründungsmitglied und ja, ansonsten Basispirat. Ja, genau. Du hattest mit mir diesen Podcast gemacht. Wir haben auch die Diskussion, also diese Sitzung dann, die Podiumsdiskussion online gestellt. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen eine kryptische E-Mail, ich sag's mal erstmal so, damit du es gleich erzählen kannst, gelesen, die quasi im Nachgang entstanden ist. Und da habe ich gesagt, gut, wunderbar, schnappe ich mir den Kai. Sag doch mal, worum es genau geht. Ja, letztendlich geht es darum, dass wir uns am 22. August mit ein paar griechischen Piraten zu einem gemeinsamen internationalen Abend treffen wollen, wo uns dann von ein paar Griechen vor Ort erzählt wird, wie die Lage jetzt wirklich aussieht in Griechenland. Also was wirklich die Leute denken und wie es da wirklich aussieht. Wie ist es dazu gekommen, dass dieser Abend sich entwickelt? Ja, es war eigentlich ganz lustig. War so, da war die Podiumsdiskussion und danach sind wir in rollenden Taler hochgegangen, um ein bisschen zu diskutieren. Und natürlich ist die Diskussion irgendwann auf das Thema Griechenland gekommen. Und es war halt so, dass gepflegtes Halbwissen halt vor Ort war, weil man kennt ja halt nur die Sachen aus der Presse. Und einer aus Köln, der Tomsi, der war im Channel und meinte, Leute, wenn ihr wissen wollt, was da passiert, dann fragt doch einfach die Griechen, die sind doch unten. Und dann sind wir runter in den griechischen Channel gegangen. Und haben dann mit den Griechen habe ich versucht zu erklären, was wir von denen möchten, ganz auf Englisch. Dann hatte ich aber das Glück, an den internationalen Koordinator der Griechen zufällig geraten zu sein. Der hat mir dann geantwortet und ja, ich habe ihn halt gefragt, ob er uns mal was dazu erzählen soll und er meinte, er käme gerne. Und dann habe ich ihn einfach per Mail eingeladen, zwei Mails ausgetauscht und so ist das Ganze entstanden. Wobei man auch sagen muss, der hat dir dann auf einmal freiem Deutsch geantwortet, ne, während du dich, also hast du gerade so schön dargestellt. Ja, das ist lustig. Ich gehe da unten in den Channel rein, auf meinem brüchigsten Englisch, also mein Englisch ist echt nicht gut, dafür, dass ich es eigentlich können müsste, und versuche den Griechen dann zu erklären, was ich von denen möchte, und er lacht sich einen weg und antwortet mir in freiem Deutsch. Also das war schon sehr lustig. Haben die sich denn gefreut über diese Aufmerksamkeit? Also man liest in Deutschland ja wirklich immer sehr viel über die Griechen, aber nie ein Gespräch mit den Griechen. Haben die sich gefreut, dass sie mal gefragt worden sind? Ja, die finden das sehr gut, dass wir das machen und ganz besonders wichtig. Zum einen hoffen die sich auf gemeinsame Impulse, vor allem politische Impulse, weil die sind auch gerade dabei, ihren Parteitag, also ihr Parteiprogramm aufzubohren und hoffen, dass man einfach durch das gemeinsame Gespräch viele interessante Dinge austauschen kann. Und zum anderen hoffen sie sich auch, das hat er mir noch geschrieben, ein bisschen Publicity auch über Deutschland zu kriegen. Einfach, weil das Problem ist, dass in Griechenland zum Beispiel die Piraten gerade so eine Art Muting haben, über die wird überhaupt nichts in den Nachrichten bei denen vor Ort zum Beispiel berichtet. Also die werden da komplett ausgemutet aus dem ganzen Tagesgeschehen. Und deswegen ist denen das sehr wichtig und die freuen sich halt sehr darüber, dass wir da so ein großes Interesse zeigen. Ja, das ist im Prinzip genau dasselbe, was ich neulich auch schon aus dem Landtag mal gehört habe, die Befürchtung, dass man halt in der Presse nicht stattfindet und dass man deswegen aus dem Blick der Wähler gerät und auch totgeschwiegen wird. Also von daher finde ich das auch ganz gut. Habt ihr da noch andere Gäste? Ist das eine moderierte Diskussion oder ist das wirklich, ich sag mal, ein zwangloses Zusammensitzen? Also wir wollen das so zwanglos wie möglich halten. Wir haben ein Pad vorbereitet. Das habe ich auch über die Mailingliste geschrieben. Da kann man Fragen reinposten, damit so ungefähr klar ist, in welche Richtung es gehen soll. Ansonsten soll das ganz locker so ein bisschen wie so diese Runden im dicken Engel ablaufen, so wenig wie möglich moderiert. Und zusätzliche Gäste, also es war ja so, kurz danach war ja die Potsdamer Konferenz und da habe ich mir das erste Mal das PPU-Meeting, bin ich zum PPU-Leuten gegangen und habe mich da mit anderen Piraten aus anderen Ländern unterhalten und die fanden das auch als so gute Idee, dass ich die auch direkt eingeladen habe. Zum Beispiel ist noch ein schwedischer Pirat voraussichtlich dabei, jemand aus Spanien, die wollen halt auch gerne zuhören, weil die haben ein ähnliches Problem mit ihren Nachrichten. Kann ich sogar zu sagen, also zum Beispiel zum schwedischen Pirat musste ich dann ihm sogar gestehen, dass ich ihn noch nicht mal wüsste, also außer seiner Hauptstadt wüsste ich gar nicht, was da oben vorgeht, weil bei denen ist es ja sogar noch schlimmer als mit Griechenland. Über Griechenland hören wir hier wenigstens noch was. Ja klar, da fahren ja viele in Urlaub hin, um das mal ganz bitter zu sagen, ne? Ja, und im Moment halt einfach wegen der Wirtschaftskrise, ne? Du hörst halt viel über Griechenland, aber nicht von Griechenland, das ist halt schon störend. Ja, also ich denke mal, das ist dann auch eine sehr gute Idee, da so ein bisschen, ja, nicht Aufklärung, sondern ich sag mal Sensibilität und Information zu schaffen, ne? Ja, Sensibilisierung und vor allen Dingen ein richtiger Gedankenaustausch. Ich meine, wir wollen ja viel Politik machen. Wir stellen gerade unser Programm auf. Wir haben Ideen für Europa. Aber natürlich, was uns wahnsinnig interessiert, ist, ob die Griechen auch die gleichen Ideen haben, ähnliche Ideen haben, ob man nicht auch gemeinsam vielleicht an so einem Programm arbeiten sollte. Dass da wirklich auch Impulse kommen, vielleicht sogar eine gemeinsame Arbeitsgruppe wurde schon angeregt, sowas entstehen zu lassen. Dann quasi im Rahmen der PPU, ja. Mehr oder weniger. Es ist halt, ich finde, der schwedische Pirat hat das ganz direkt gesagt. Er meinte, wenn ich mit einem deutschen Piraten arbeiten will, dann gehe ich nicht über irgendeinen Dachverband, sondern schreibe ich irgendeinen deutschen Piraten an. Also es soll so möglichst direkt sein, so halt piratentypisch. Wenn man was zusammen machen will, dann soll es einfach auch zusammen gemacht werden. Ja, genauso wie diese Diskussion jetzt so ganz spontan und direkt. Das finde ich gut. Das denke ich ist wirklich auch sehr piratisch. Kannst du noch mal die Adresse von dem Pad sagen, weil wir veröffentlichen das ja nicht mehr im Blog. Da werde ich natürlich auf das Pad verlinken, aber über die ganzen Leute über iTunes oder über den Feedlist hören oder anderes, dass du einmal kurz sagst, die Adresse von dem Pad halt. Ja, die Adresse von dem Pad ist so ein bisschen schwierig. Dieses ganz normales HTTPS, Doppelpunkt, Doppelpunkt, slash, slash, dann Squad, minus Zukunft, unterstrich Europa, Punkt Piratenpad.de, slash Greece. Liegt also im Teampad der Squad Zukunft Europa. Ist aber öffentlich zugänglich. Ja, ist öffentlich zugänglich. Ich habe halt nur, weil wir den Abend in der AG Europa machen und die sind so nett und mir so ein bisschen helfen, der Koordinator von denen, der Grill und der Thomas Gerber zum Beispiel, die helfen mir da bei der Organisation mit und auch bei den Kontakten und die haben zum Beispiel auch das Pad angelegt. Gut, wunderbar. Dann fasse ich mal zusammen. 22.08.2012. Ein gemütlicher Informations- und Erfahrungsaustausch mit den griechischen Piraten zur Finanzkrise in Griechenland und die Auswirkungen im Mumble des stimmt, im Mumble-Raum. Hast du den schon gesagt? Im Mumble-Raum der AG Europa um 21 Uhr. Wunderbar. Pad verlinke ich für die Leute, die es nicht direkt hören. krenest.piratenpartei-nrw.de mit AE natürlich. Da könnt ihr den Link finden. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei Kai, dass er sich diese 8 Minuten Zeit genommen hat, kurz mit mir darüber zu sprechen, um euch halt auch die Information zu geben, dass das stattfindet. Danke, Kai. Ja, dir auch vielen Dank für die Mühe. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.